Felsenfest entschlossen. Gelesen und übersetzt von Serena E.W. nach dem Drabble Unflinching Resolve von Dacunda Sykes. Zusammenfassung: Professor Snape hatte in seinen 14 Jahren als Lehrer noch nie so etwas gesehen. Lovegood zuckte nicht zurück, als er ihren Zaubertrankkessel entlang seiner langen Nase wütend anstarrte. Keine Widerrede folgte. Binden Sie dieses Kuddelmuddel zusammen. Zu ihren zerzausten Haaren. Zaubertranksicherheit. Uniformregularien. Hä? Bestürzt kniff sie ihre silberblassen Augen zusammen, als er an seinem Frühstück herumstocherte, erschöpft nach der Nacht der Feierei zu Tisch beim dunklen Lord. Als die Zeitungen nach seiner Entlassung oder Verhaftung schrien, solch ein langatmiger Nachrichtenzyklus, folgte sie ihm nach Fertigstellung der Ohrschmerztränke in sein Büro. »Ich wusste, dass Harry nicht Slytherins Erbe war und dass Professor Dumbledore genau weiß, was er tut. Und ich weiß, dass Sie gut sind, Sir.« Er betrachtete sie und antwortete nicht. Ende.